1997 Bulgakov, Meister und Margarita an Robert, der immer noch behauptet, er hätte mir das Buch ja überhaupt erst gezeigt. Das ist eine Lüge. Also früher habe ich sicherlich gerne Bücher verliehen. Es gibt das Bücherverleihen, wo es einfach um den Buchkörper geht. Wo also Leute nichts verfügbar haben, kommen vorbei, streifen zu einer Bibliothek entlang, greifen so mehr oder weniger zufällig ins Regal und sagen, ach, kann ich das mal haben? So, ja. Das habe ich früher auch viel gemacht. Ich verleihe eigentlich keine Bücher mehr. Ich verschenke eher Bücher. Es ist eher so vom Leihen zum Verschenken geworden, weil ich die Bücher, die ich verliehen habe, sowieso nicht wiederbekommen habe. 1999 ein Buch einer jungen Polin namens Poswiatowskaja. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Ich weiß aber, dass es bei dir ist, Andreas. Das mit dem Rückgeben finde ich eigentlich nicht so schlimm, weil das gleicht sich irgendwie aus. Ich habe sehr viele Bücher auch aus Bibliotheken, die ich nie zurückgegeben habe, die mir nicht gehören. Auch Bücher vom Goethe-Institut aus Tel Aviv zum Beispiel oder aus der musikwissenschaftlichen Bibliothek an der HU oder von Freunden. Und die sind auch nie zurückgefordert worden. So, ich denke, Bücher sind irgendwie für mich Gemeingut. Geliehene Wörter von Büchern, die wandern. Eine Sendung von Mareike Mage und Sebastian Peter. Und dann gibt es natürlich noch ein anderes Verleihen, wo man eigentlich jemanden anstecken will mit einem Buch. So, und diesen Ansteckungsverleih, den mache ich halt noch. Aber das andere sozusagen, dieses so, kann ich das mal haben, das versuche ich irgendwie zu vermeiden, durch Hürden. Naja, ich bin kein sehr akribischer Mensch. Ich weiß nicht genau, was ich besitze. Ich weiß besser, was fehlt. Und ich weiß es bei den Lieblingen natürlich ganz genau, wenn sie fehlen. Das sind so wie Stimmen, die mal zu mir gesprochen haben, sind wie Freunde. Weil da fehlt etwas, da fehlt meinem Herz was und da fehlt meinem Kopf was, wenn die nicht da sind. Ja, gut, man kann jetzt so zu Hause keinen Personalausweis verlangen von den Leuten, ne? Aber man kann ja so rumdrucksen und sagen, ja, ich leg's erstmal hier hin. Und dann einen langen Abend mit den Leuten verbringen, viel Wein ausschenken und dann hoffen, dass es dann vergessen wird. Das ist dann vielleicht die beste, eleganteste Methode, das irgendwie zu vermeiden. Folgende Bücher habe ich meines Wissens verliehen, wobei ich im Moment nicht vor meinem Regal stehe und deswegen nicht prüfen kann, was sonst alles noch fehlt. Und das wird eine Menge sein. Das erste, an das ich mich erinnere, war 1996 ein Band einer vierbändigen Kleist-Ausgabe. Ich suche ihn häufig, weil offensichtlich dort alle relevanten Texte von Kleist drinstehen, im Gegensatz zu den anderen drei Bänden. Vor einigen Wochen fiel mir wieder ein, wie die Frau hieß, an die ich es verliehen habe. Es war Henriette. Ich kann mich erinnern, da war ich so 16 oder 17 Jahre alt. Da hatte ich eine Sprechlehrerin, die ich sehr verehrt habe. Die war aber auch immer sehr distanziert. War sowas wie so eine Instanz in Sachen, wie blickt man auf das Leben. Und die hat mir einmal ein Buch geliehen. Das war irgendwas von Adorno, Minima Moralia. Ja, genau, das war das Buch. Ich war in Linz auf dem Ars Electronica Festival, beim Kunstfestival. Und ich hatte mir kurz vorher ein Buch von meiner Schwester ausgeliehen. Das war von Sees Noteboom. Und ich kann mich nicht mal mehr an den Titel erinnern, weil ich habe es nie gelesen. Also ich bin Elisabeth Burchardt. Ich bin Autorin und Journalistin, war früher Schauspielschülerin und lebe in Hamburg. Mein Name ist Bernd Hopfengärtner. Ich wohne in Berlin. Ich bin Designer und unterrichte als Dozent an einer Universität. Dieses Buch hatte ich nun von dieser sehr interessanten Person erhalten und ich habe in diesem Buch Anstreichungen vorgefunden von ihr. Und die erzählten mir sowas über ihren Blick auf die Welt und über ein Fühlen und über einen Zustand, dass ich ganz elektrisiert war und auch irgendwie das Gefühl hatte, die hat mir ihr Innerstes preisgegeben. Ich hatte das Gefühl, ich blick durch die durch und ich habe mich dieser Frau, die immer so heroisch und distanziert auf mich gewirkt hatte, ich habe mich der sehr, sehr nahe gefühlt ab da. Wir sind übrigens bis heute noch befreundet. Das mag da sogar eine Verbindung geben mit diesem Moment des Erkennens, wie die eigentlich tickt. Ich habe das Buch in Linz sofort verloren. Und das war natürlich ziemlich peinlich. Und deswegen habe ich mich gescheut, davor meiner Schwester zu beichten, dass ich das Buch sofort verloren habe, ohne es auch nur anzulesen. Mich hat dieser Vorgang über die Unterstreichung, jemanden kennengelernt zu haben, mich hat der beeindruckt. Das hat irgendwas in mir angerichtet. Und dann gab es eine Reise mit einer Freundin. Und wir reisten nach Avignon und saßen in unseren Zelten. Und ich hatte, damals konnte man das noch ohne sich zu schämen, ich hatte Hermann Hesse dabei, die Märchen von Hermann Hesse. Und sie war neben mir im Zelt, wir teilten eins und sie sagte, ach, das hätte ich auch gern, kannst du mir das leihen, wenn du es gelesen hast. Und nun war mein Verhältnis zu dieser Freundin zwar ein bisschen schwierig, weil ich fühlte mich immer sozusagen als die Gröbere, als die etwas ja gröber strukturierte und sie war so die Feine. Und ich merkte, dass ich begann, bewusst zu unterstreichen. Ich hatte schon immer mal unterstrichen, so spontan und affektiv, aber ich begann bewusst zu unterstreichen. Das waren schon keine gefälschten Unterstreichungen in diesem Buch, aber ich habe sie nicht mehr so spontan gesetzt wie vorher. Einige Zeit später ruft mich meine Schwester an und sagt mir, dass sie das Buch eben zurückgeschickt bekommen hätte. Eine Frau hat das in Linz gefunden und war hocherfreut darüber, weil sie sich das Buch eigentlich die ganze Zeit schon kaufen wollte und bedankt sich vielmals, dass sie die Möglichkeit bekommen hat, das kostenlos zu lesen. Und ich habe das später auch fortgetrieben in der Begegnung mit einem Mann. Dem lieh ich ein Heftchen Ursprung der Kunst von Martin Heidegger. Und ich mochte dieses Heftchen wirklich sehr. Nun hat es mich nicht ganz so begleitet in meinem Leben, wie ich dann tat. Und wenn ich mich daran erinnere, finde ich mich jetzt auch noch ein bisschen lustig, weil ich weiß, dass ich dieses Heft, das schon älter war, also da war nicht mehr ganz neu, aber ich habe mich bemüht, es noch ein bisschen mehr zu verknicken, also ihm den Ausdruck zu geben von, dich habe ich immer mit mir herumgetragen und ich weiß, dass ich wirklich noch mal drüber gegangen bin und wichtige Stellen nicht nur unterstrichen, sondern da auch wirklich noch mit Ausrufezeichen versehen habe, um überlegen zu sein. Sie hat also einen sehr ausführlichen Brief beigelegt und meine Schwester war natürlich empört darüber, dass ich ihr nicht gestanden habe, dass ich dieses Buch verloren habe. Aber vielmehr hatte sich darüber gewundert, dass in diesem Text stand, dass die Frau das Buch auf dem Mädchenklo gefunden hat. Ja, die habe ich noch heute. Und wenn ich da reinschaue, gerade Ursprung der Kunst habe ich unlängst reingeschaut, dachte ich mir, mein Gott, ich muss ein bisschen über mich lachen. Also, aber das ist ja immer, es ist ja auch, wenn man Tagebuch schreibt, kommt man sich manchmal auch Jahre später blöd vor. Und das war eigentlich, sind diese Unterstreichungen so eine Art emotionales Tagebuch oder auch so eine Zustandsaufnahme von einem Menschen, der man damals war. Mein Gott, Unterstreichungen untersuchen. Uah. »2005, Schönberg Harmonielehre an Micha. Der hat's inzwischen schon ein Gretchen gegeben. Da steht es in einhelliger Harmonie mit diversen anderen Büchern, die auch eigentlich mir gehören. Beispielsweise zwei Bücher von Richard Sennett und ein Nonsensgedichtband. Ich weiß aber auch, dass sie da gut stehen und dass ich sie wiederbekomme, sobald ich nicht mehr zu faul bin, sie auch mitzuschleppen.« Ich bin eigentlich nicht sehr nachtragend, was Sachen angeht, die nicht wieder zu mir zurückkommen. Ich denke, ich habe auch so ein paar Sachen mitgenommen in meinem Leben. Es gibt auch in meinem Bücherschrank einige Bücher, die anderen Menschen oder sogar Büchereien gehören. Also unterstellen wir, es ist tatsächlich zwischen den beiden ein Leihvertrag zustande gekommen. Ja, dann gibt es erstmal eine vertragstypische Pflicht bei der Leihe. Also die vertragstypische Pflicht bei einer Leihe wäre eben, dass der Verleiher verpflichtet ist, die Sache dem Endleiher unentgeltlich zu gestatten. Das ist die Hauptpflicht bei einem Leihvertrag. Und der sich das Buch entliehen hat, ist also zum vertragsgemäßen Gebrauch verpflichtet. Also beim Buch wäre das wahrscheinlich lesen, ja, nicht stapeln oder unter das Kopfkissen legen, sondern lesen. Und der Entleiher ist verpflichtet, Paragraph 604 BGB, die geliehene Sache nach dem Ablauf der für die Leihe bestimmten Zeit zurückzugeben. Hoffentlich wurde eine Zeit bestimmt. Ich mache mir in der Regel eine Liste. Also bei den Büchern, die mir irgendwie sehr wichtig sind, wenn man es nicht vergisst, dass man irgendwie aufschreibt, an wen man die Bücher verliehen hat. Und spätestens dann, wenn man irgendwie nach ein paar Jahren das Buch sucht, was man es irgendwie braucht, und denkt, ups, dann kann man auf seinen Zettel gucken und das wieder einfordern. 2006, Gombrowicz an Bastian und Grete, war eigentlich ein Geschenk für Matze. So ist es. Es gibt ein Buch, über dessen Verschwinden ich sehr, sehr traurig bin. Und das ist Die salzweißen Augen von Dietmar Dart. Und zwar habe ich mir das in Japan gekauft. Ich war 2005 bis 2007 in Japan als Stipendiatin und habe dort an der Kunsthochschule studiert. Da ging es darum, dass ein Buch nicht verliehen wurde und meine Freundin den neuen Roman von Umberto Eco lesen wollte. Meine damalige Freundin, das Foucault'sche Pendel. Wer das Buch kennt, ist ein ziemlich fetter Wälzer mit über 900 Seiten. Mein Name ist Mareike Mage. Ich habe in Weimar und in Tokio bildende Kunst studiert und arbeite jetzt als Künstlerin und Radioautorin für verschiedene Rundfunkanstalten der ARD. Mein Name ist Kai Green. Ich arbeite als Autor und Regisseur für Theater und Hörspiel. Ich habe das sehr, sehr gerne gelesen, in den Bahnen, im Bus, auf dem Weg zur Uni. Ich habe ganz viel an die Seiten geschrieben. Ich habe sogar daraufhin so ein kleines eigenes Manifest für meine Arbeit geschrieben. Das sind nur 5 Zeilen, aber es hat mich irgendwie so beeindruckt, dass ich irgendwie dachte, okay, jetzt muss ich das irgendwie nochmal anders angucken, was ich mache. Und habe eine künstlerische Arbeit gemacht, so eine Fotoserie, die auch davon inspiriert war. Dann bin ich 2007 wieder nach Deutschland zurückgekommen und ich fing an der Bauhaus-Universität in Weimar als Mitarbeiterin zu arbeiten. Und meine Freundin kam halt aus Dresden und wenn sie dann in Berlin war, dann da auch noch die Zeit verbrachte, um dann zu diesem anderen Freund zu gehen, um diesen fetten Wälzer zu lesen. Also er wollte das Buch nicht verleihen, das heißt, um das Buch zu lesen, musste sie dann zu ihm geben. Er hatte da scheinbar schlechte Erfahrungen und hat seine Westbücher eigentlich dann nicht verliehen. Das hat mich natürlich extrem verärgert. Und dann hatte einer meiner Studierenden ein Projekt vor und ich dachte, das wäre gut, wenn er das liest und habe es ihm dann ausgeliehen. Jetzt hatten ich und dieser Student sowieso schon ein relativ, zwiespältiges Verhältnis, weil er auch schon in Weimar war, als ich noch in Weimar war, als Studentin und dann eben diesen Wechsel von mir auf die Lehrerseite miterlebt hat. Und dadurch war das so ein bisschen schwierig, unser Verhältnis. Und ich habe ihn dann immer mal wieder auf das Buch angesprochen. Er hat es mir einmal mitgebracht und dann aber nicht gegeben, weil ich irgendwie zu viel zu tragen hatte. Und dass ich es damals nicht mitgenommen habe, bereue ich bis heute. Und das war kurz nach der Wende. Und da ich auch kein Westgeld hatte oder diese 100 Euro Empfangsgeld schon verbraucht waren, da bin ich halt in den Buchladen gegangen, um diesen Wälzer da zu suchen. Der stand leider nicht in den Regalen, sondern im Schaufenster. Und dann habe ich den richtigen Moment abgepasst und mir das Buch aus dem Schaufenster geschnappt und bin mit dem Buch raus. Meine Freundin stand auf der anderen Straßenseite. Im Herbst 2009 habe ich dann angefangen, mein erstes Hörspiel zu schreiben. Und als Grundlage des Hörspiels oder Ausgangspunkt wollte ich Interviews machen. Das waren 4 Interviews. Friederike Mayröcker, Jonathan Mese, Bart von Brock und Dietmar Dart. Naja, die dachte erst, ich bin verrückt, ja. Aber er hat dann auch die Augen zugehalten, weil ich habe das auch nicht gerade da war dann irgendwie das Schicksal wahrscheinlich auf meiner Seite. Ich habe das auch nicht sehr geschickt gemacht, irgendwie, weil das Buch einfach zu fett war. Es ließ sich einfach nicht irgendwo unter einen Mantel oder irgendwas stecken. Und ich habe das Buch einfach nur vor dem Bauch gehalten und bin damit raus. Also es war eigentlich unglaublich offensichtlich. Dietmar Dath kam dann nach Weimar. Wir machten das Interview, schrieben uns E-Mails und verliebten uns. Sie stand auf der anderen Straßenseite, hat wahrscheinlich erwartet, dass jederzeit aus dem Laden einer hinterhergestürmt kommt. Er sagt immer wieder, er könnte mir ja eine andere Ausgabe geben. Aber das will ich nicht. Ich möchte schon gerne, dass ich irgendwann meine wieder kriege und dass ich sie ihm dann zeigen kann. Und brauchte seitdem dann nicht mehr zum Lesen zu dem anderen Freund gehen. Und das Buch konnte sie jederzeit weiterlesen. Und ich habe es danach auch noch gelesen, also ein tolles Buch. "2006, Salman Rushdie, Harun und das Meer der Geschichten, hab ich gar nicht verliehen, hat sich Ludger einfach ausgeliehen. 2007, irgendwas von Murakami, keine Ahnung mehr was. An Michael habe ich wiederbekommen, obwohl ich es gar nicht wiederhaben wollte." Paragraph 603 BGB, der Entleiher darf von der geliehenen Sache keinen anderen als den vertragsgemäßen Gebrauch machen. Wahrscheinlich wird man sich schon furchtbar darüber streiten können, Unterstreichung, gehören die dazu, gehören die nicht dazu. Ist das nicht gerade vertragsgemäß, aber auch eines Buches ist es zu bearbeiten? 2008, das Buch einer jungen bosnischen Autorin hatte ich von Tanja geliehen, habe ich an Julia weiterverliehen. Die hat es angeblich inzwischen wieder von Zürich nach Berlin geschafft. Ich hoffe, es kommt bald zu Tanja zurück. Und zum vertragsgemäßen Gebrauch gehört es aber auch nach 603 BGB, was interessant ist, weil da wahrscheinlich laufend gegen verstoßen wird. Da steht nämlich in Satz 2, er, also der Entleiher, ist ohne die Erlaubnis des Verleihers nicht berechtigt, den Gebrauch der Sache einem Dritten zu überlassen. Das wird wahrscheinlich dauernd dann trotzdem gemacht. 2007, Friedgedichte an Bastian. Bastian hat sie angeblich an seine Ex-Freundin gegeben, behauptete später, er hätte es nie gehabt. Es muss noch irgendwo sein, lieber Bastian. Bei der Gelegenheit, Darling, ich habe dich übrigens auch ganz stark im Verdacht, mindestens 2 Bände Borges bei dir stehen zu haben. Den Pessoa habe ich auch nur wiederbekommen, weil ich in deinem Bücherregal sehr gründlich gesucht habe, nachdem du lange geleugnet hast. Es ist ein großes, rotes Buch. Gedruckt wurde es 1969. Und es ist ein Wörterbuch, Französisch-Deutsch, Deutsch-Französisch. Ich habe es damals bekommen, 1993. Ich wollte damals per Anhalter in die Pyrenäen reisen, hatte einen Fahrer gefunden, der mich mitgenommen hat, nach Paris. Ja, und da saß ich dann in Paris, fand niemand, der mich weiter mitgenommen hat. Und damals sind ja diese schönen Kanäle. Und da kamen so 2 nette junge Leute vorbei. Ja, und wir haben uns nett unterhalten und die haben mich zu sich eingeladen. Auf dieses Buch wurde ich auch aufmerksam bei Vorbereitungen zu einer Theaterproduktion, wo ein Schauspieler erzählte über dieses Buch und dass ihn das sehr bewegt hat. Das Buch heißt Das Ende der Liebe von Sven Hillenkamp und beschreibt die Veränderungen von Liebesbeziehungen in der heutigen Zeit. Ich bin Clivia Petrasch, 35 Jahre alt, wohne seit circa 3 Jahren in Marseille. Ich komme ursprünglich aus Dresden. Ich arbeite als Deutschlehrerin an einem Gymnasium, an einem Berufsgymnasium. Mein Name ist Georg Lichtnecker und ich bin in einem freien, semi-professionellen oder professionellen Bereich Theaterregisseur und realisiere immer wieder in unregelmäßigen Abständen Theaterproduktionen. Ja, da bin ich mitgegangen, weil die war nett. Und es war eine große WG, die war ganz chaotisch, ein bisschen dreckig. Ja, und da saßen noch die anderen Mitbewohner und da saß auch ein junger Mann, der mir sofort gut gefiel. Er hieß Guillaume. Durch die Anpreisungen des Schauspielfreundes, der das Buch schon gelesen hat, wollte ich das relativ schnell auch haben und lief dann ein paar Tage darauf in den Buchladen und habe mir das gekauft. Es war kurz vor Weihnachten, über die Weihnachtsfeiertage hat man da Zeit, sowas richtig durchzuackern und dann auch Familienmitgliedern davon zu berichten. Ja, Guillaume fand ich ganz toll. Zum Glück fand er mich auch ganz toll. Also habe ich meine Pyrenäenreise in den Wind geschossen und bin bei Guillaume in Paris geblieben. Mein Französisch war allerdings damals quasi nicht vorhanden, sein Deutsch auch sehr schlecht. Daher das Buch, das große Wörterbuch aus seinem Bücherregal hat uns echt gut geholfen. Dadurch haben wir gut kommunizieren können. Und somit hat dieses Buch schon so das Leben ausgefüllt, ja, weil es durch diese Statements, dass es macht über Liebesbeziehungen oder über Veränderungen in der heutigen Zeit, Wege aufzeigt, was wirklich dabei sein könnte, so schwierig das auch ist, bei so einem Thema Liebe so Statements abzugeben. Ja, und dann habe ich eben dem Freund, dem ich das Buch geliehen habe, Markus Böstfleisch, wir hatten zusammen schon mal ein Kurzfilmprojekt realisiert, dann haben wir uns irgendwann verabredet und nochmal, da kam er dann zu mir auf ein Bier und so und dann sah er dieses Buch da liegen und ich sagte ihm, ja, nimm's halt mal mit, ja. Hat er dann gemacht und dann war kurze Zeit später gleich auf Facebook so ein Eintrag von so einem Zitat von diesem Buch. Menschen machen Jobs, die sie nicht machen wollen, leben an Orten, an denen sie nicht leben wollen und leben immer in so einer Zukunft und sollen aber mit der Liebe im Hier und Jetzt zufrieden sein. Und deshalb funktioniert das nicht. Ja, und das in unterschiedlichen Variationen hat er das immer wieder da gepostet und irgendwann hat er das halt so aussehen lassen, als hätte er das aufgestellt und so. Dann habe ich halt drunter kommentiert, so, ja, hast du den Hillenkamp jetzt gelesen und so. Das Buch übrigens, das hat er in seiner Schulzeit oft bemalt mit AC/DC, was steht ja noch drauf, Sex Pistols, bekritzelt. Und ich glaube, 10-mal in diesem Buch auf irgendwelchen Seiten auch sein Name. War auch gut so, dann hätte ich den vielleicht sogar vergessen. Ja, und Guillaume hat mir damals das Buch mitgegeben nach Dresden, damit ich noch ein bisschen Französisch lernen kann. Außerdem wollte er mich damals in Dresden besuchen. Tja, ist leider nie gekommen. Ich war leider auch nicht mehr in Paris. Ja, Markus hat dann ein Drehbuch geschrieben und wollte das als Film umsetzen und hat jetzt nicht dieses Sachbuch so als Sachbuch eben verfilmt, sondern hat eine Geschichte aus seinem eigenen Leben, die ihm passiert ist, da verarbeitet. Also man kann es im Film sehen, wenn er denn fertig wäre. Er ist jetzt zu 98% gedreht, wie Markus sagt. Ja, das Buch, ich habe es ganz oft auch benutzt. Ich habe dann nämlich später irgendwann mal an der Uni auch einen Französischkurs belegt. Ja, es hilft mir derart oft. Manchmal mache ich das auch mit meiner Tochter. Die ist jetzt knapp 15 Jahre alt. Wir sitzen einfach da und fragen uns Französisch ab. Wir schlagen einfach mal so eine Seite auf. So, zum Beispiel ein Wort habe ich hier. Herzensangelegenheit. Naja, irgendwas mit dem Cœur. Affaire de Cœur. Ja, ich habe für ein Studienprojekt Markus interviewt, auch über diesen Film, über dieses Buch, auch über diesen ganzen Umstand. Und da ist er dann nach dem ersten Teil der Dreharbeiten verschwunden. Ich habe dann herausgefunden, dass er momentan in einem Gefängnis in München inhaftiert ist. Und somit haben wir jetzt wieder was gemeinsam, weil nicht nur sein Film, sondern auch mein Interview sind jetzt beide nur zu 98% fertig. Guillaume, dieser hübsche Mann, wir haben uns irgendwann aus den Augen verloren. Und jetzt, vor ein paar Wochen, bei Facebook, habe ich halt mal so alle möglichen Namen eingegeben aus meiner alten Vergangenheit. Und dann gucke ich so in mein Regal, sehe dieses Buch. Ach ja, stimmt, da war ja noch jemand. Das Buch habe ich bisher nicht wiederbekommen. Ich habe es natürlich auch bei dem Interview angesprochen, da er seinen Film mit dem Untertitel Das Ende der Liebe, also genauso wie das Buch betitelt, hat er gesagt, er ist in Kontakt getreten zu Hillenkamp, auch zum Verlag, und ich soll einfach beim Verlag anrufen und die schicken mir dann eins zu. Und hat mir dann eine Nachricht geschickt, Mann, das Buch, ich habe auch letztens dran gedacht. Er hat nämlich jetzt 2 Kinder, ist verheiratet, wohnt in Bordeaux und seine Tochter lernt Deutsch. Und deswegen hat er sich auch an dieses Buch und an mich erinnert. Ja, und vielleicht schaffe ich es auch mal dieses Jahr, also ich nehme es ganz fest vor, nach Bordeaux zu fahren. Erstens kenne ich Bordeaux nicht, zweitens kann ich danach endlich mal wieder dieses Buch zurückgeben. Leider. Weil eigentlich würde ich es nämlich lieber behalten. Ja. Vielleicht fahre ich nach Bordeaux, aber ich gebe das Buch nicht. »2009 König Hänschen, beide Bände an Anna. Die musste ich in der 4. Klasse schon mal an die Schulklasse verleihen. Das war eine sehr schöne, alte, große, illustrierte Ausgabe. Die Lehrerin hat sie geschrottet. Das heißt, ohne Schutzumschlag.« »Welche Kosten fallen eigentlich an, wenn ich ein Buch zurückhaben möchte? Ich gehe zum Anwalt. Also nehmen wir mal, das Buch kostet 20 Mark und Sie wollen, dass der Anwalt einen Brief schreibt, einen bösen Brief an Ihren ehemaligen Freund.« Ich nehme mal an, dass dann die Gebühren beim Anwalt ungefähr vermutlich inklusive Mehrwertsteuer etc. bei 40, 50 Euro beginnen. Wenn sie mit dem Anwalt selbst nicht gut bekannt ist, wird er sagen, bevor sie mir nicht die 50 Euro zahlen, schreibe ich gar keinen Brief. Sie müssen also die 50 Euro vorstrecken, kriegen möglicherweise das Buch zurück, dann kriegt der Anwalt von ihrem ehemaligen Freund das Geld und dann ist es tatsächlich ein Nullsummenspiel. Aber sie müssen das erstmal aufwenden. Wenn sie jetzt noch zu Gericht gehen, dann sind sie schnell, allein wenn sie es von der ersten Instanz machen, schnell bei 300 Euro ungefähr und geht aber natürlich schnell nach oben. Nehmen wir an, ein Zeuge muss eingeflogen werden aus New York, dann gehen die Kosten schnell über 1000 Euro. Also das ist nach oben hin offen. Ich bin Bücherjäger gewesen früher. Nicht in dem Sinne, dass ich seltene Bücher gesucht habe, sondern mir meine Bibliothek sehr genau zusammengestellt habe. Da waren die Möglichkeiten systembedingt in der DDR sehr eingeschränkt. Und da gab es halt bestimmte Dinge, die entweder verboten waren und die reizten natürlich besonders. Es hatte zum Beispiel Teveleit oder Walter Benjamin so einen Wert wie Goldstaub, den ich ihn jetzt nicht mehr beimessen würde. Also es gab die Möglichkeit einmal, wurde abgeschrieben und wurde dann halt rumgegeben. Das andere war eben, die Bücher selbst zu verleihen. Aber das war eben aus meiner Erfahrung kritisch, weil die waren in der Regel nicht wiederbeschaffbar. Und die Erfahrungen, die ich da gemacht habe, die haben mich eben dazu geführt, zu sagen, ja, wenn ich bestimmte Dinge habe, die mir eigentlich auch sehr am Herzen liegen, dann kaufe ich halt die Exemplare auf und verschenke die und behalte mein Original. 2010 Apfelbirne und Zimt an Sophie, 2011 Materialien zum Endspiel an Margret, 2011 IFA Europäische Kulturpolitik an Elsie. Bis vor kurzem war ich der Meinung, folgender, mir öfter begegnender Ausspruch stamme von Lenin. Es ist nicht schlimm, einen Fehler zu machen. Schlimm ist, ihn nicht wieder oder nicht bald zu korrigieren. Als ich jedoch wegen dieser Sendung mein Lun Yu, die Gespräche von Konfuzius, aus dem Regal zog, fand ich sehr schnell unter den vielen unterstrichenen Stellen einen entsprechenden Ausspruch. Zitat, einen Fehler machen und sich nicht bessern, das erst heißt fehlen. Seite 160 im Lun Yu. Ja, ich habe gehofft, dass Sie mich nicht darauf ansprechen werden, aber eigentlich ist es ja auch eine gute Geschichte, weil mir letztens aufgefallen ist, dass ich immer noch Pippi Langstrumpf mir ausgeliehen habe. Unser Pippi geht von Bord, habe ich immer noch ausgeliehen von Kolja Darms und ich muss dieses Buch demnächst dringend zurückgeben. Was mich sehr nervt, dass ich das nicht habe, das ist New Wave, ein Kompendium von Christian Kracht. Das habe ich einem Kommilitonen ausgeliehen. Ja, das war ein Geschenk zu meinem 25. Geburtstag von meinen Eltern und sie haben mir da eine sehr, sehr schöne Widmung reingeschrieben. Ja, Christel Fallenstein, ich wohne seit 4 Jahren in Wien. habe bis 1995, 97 an der Laborschule in Bielefeld gearbeitet und vorher an verschiedenen Schulen, jeweils ungefähr 7 Jahre bei Schwerbehinderten, bei Lernbehinderten, in Regelschulen. Mein Name ist Sebastian Peter, ich bin 29 Jahre alt und studiere elektroakustische Komposition. Ja, mein Name ist Fabian Steinhauer. Ich bin seit Oktober 2010 in Weimar und vertrete hier die Professur für Geschichte und Theorie der Kulturtechnik. Mein Verhältnis zu Büchern, ich habe immer das Gefühl, ich lese zu wenig. Aber da ich Komposition studiere und meistens komponiere, ist es auch eigentlich jetzt gar nicht mehr so schlimm. Als ich Philosophie studiert habe, war es vor allem so, dass ich das Gefühl habe, ich lese zu wenig. Jetzt ist es eigentlich auch gar kein Problem mehr. Meine Ausgabe wurde 1955 gedruckt. Ich muss es im Winter 1961 oder Sommersemester 1962 erworben haben, in einem der letzten Semester meines Lehrerinnenstudiums. In dieser Zeit nämlich hat Professor Dr. Heinz Joachim Heidorn in seinem Kolloquium, zu dem er uns in seiner wunderbaren Bibliothek in seinem Wohnzimmer in einem Frankfurter Vorort empfing, Konfuzius und das Lungyu in ihrer Bedeutung für die Pädagogik behandelt. Das Problem ist, dass ich Kolja Lams ungefähr seit 30 Jahren nicht mehr gesehen habe. Also das letzte Mal in der 4. Klasse. Also war eine reine Schulbekanntschaft. So, und ich habe aber letztens beim Neusortieren der Bücher eben entdeckt, dass mein Exemplar von Pippi Langstrumpf gar nicht mein Exemplar ist, sondern tatsächlich Kolja Lams gehört. Ab 1981 arbeitete ich an der Laborschule der Universität Bielefeld, einer staatlichen Versuchsschule des Landes Nordrhein-Westfalen. In dieser Schule waren viele ausländische und auch deutschsprachige Praktikanten. Eine von diesen Praktikantinnen, deren Namen ich schon vergessen hatte, wird mir durch ihre Liebe zum Lundieu von Konfuzius immer in Erinnerung bleiben. Wir hatten auch nach ihrem Praktikum und nach ihrem Abitur Kontakt. Und wenn sie zu Besuch zu ihren Eltern nach Bielefeld kam, besuchte sie hin und wieder auch uns. Bei einem dieser Besuche überraschte sie mich und uns mit meinem Lungyu und folgendem Geständnis. Damals, in den wilden Jahren vor dem Abitur, sei sie der Meinung gewesen, wenn andere, so wie wir, so viele Bücher hätten, dürfe und könne sie sich die, die sie besonders gerne haben möchte, doch nehmen. Aber irgendwie, ja, ich vermisse es bis heute und der Student hat sich danach auch nie wirklich wieder bei mir gemeldet. Dabei habe ich den Kommilitonen eigentlich gemocht, weil er vor allem ein sehr talentierter Mensch ist und eigentlich auch mir zumindest sehr sympathisch. Aber irgendwie hatte er nie so Interesse an meiner Person. So habe sie eines Tages das Lungyu mitgenommen. Heute aber sei sie der Meinung, das sei nicht richtig, zumal man ja im Buch sähe, dass es ein mir sehr wichtiges Buch sei, und so brächte sie es recht beschämt nun endlich zurück. Als ich vor kurzem, angeregt durch diese Sendung, wieder im Lungyu las und den Ausspruch Konfuzius fand, einen Fehler machen und sich nicht bessern, das erst heißt fehlen, dachte ich, vielleicht hat sie das gelesen und wurde dadurch bewegt, das Buch zurückzubringen. Ich habe es damals gelesen und jetzt nochmal gelesen. Also es ist doch beides mal schön gewesen. Ist toll. Das ist die Geschichte, in der auch der Seeräuberhauptmann Fabian vorkommt. Ich glaube, deswegen habe ich es vermutlich auch so lange behalten. Ja. Wie auch immer, es war sicher ein wichtiger Schritt auf ihrem Weg zur Selbstverantwortlichkeit. Und eigentlich erst nach diesem Schritt passte sie wirklich zur Laborschule, in der Selbsttätigkeit, Selbstverantwortlichkeit und damit Selbstständigkeit den Kindern zu ermöglichen wichtiger ist als aller auch wichtiger Lernstoff. Dann war er einmal auf einer Party bei uns zu Hause in der WG und da hat er dieses Buch gesehen und wir haben so ein bisschen gekifft, ein bisschen was getrunken und ja, er hatte Interesse an dem Buch und hat mich gefragt, ob ich es ihm ausleihe und ich habe gemeint, ja gerne, mache ich. Da hatte ich auch gehofft, dass dann vielleicht irgendeine Art von Beziehung sich aufbaut, aber dem war offensichtlich nicht so. Heidorn begleitete uns immer nach dem Kolloquium bis zum Gartentor. Da stand er und winkte, bis wir nicht mehr zu sehen waren. Natürlich fiel mir dadurch Konfuzius' Ausspruch besonders auf, Zitat, Beim Abschied hatte der Wirt so lange am Tor zu warten, bis der Gast sich nicht mehr umsah. Lunieux, Seite 106. Als ich seit März 2007 in Wien wohnend öfter Friederike Mayröcker traf und sie beim Abschied sich immer wieder umdrehte, um zu winken, oder an ihrem Haustor so lange stand und winkte, bis sie Weggehende nicht mehr sah, fiel mir natürlich dieser Spruch aus dem Lunieux und auch Haydons entsprechendes Verhalten beim Abschied wieder ein. Nach dem Buch habe ich ihn einmal auf der Straße getroffen, habe ich nachgefragt, dann hat er mir gesagt, dass er es noch nicht fertig gelesen hat und es mir dann irgendwann wiedergibt. Und jetzt ist die Schwelle ist relativ hoch, da anzurufen und zu sagen, Gott, ich habe das Buch jetzt ausgelesen, ich möchte es ganz gerne zurückgeben. Aber eigentlich ist es auch eine schöne Gelegenheit. Ich glaube, ich werde demnächst bei meiner nächsten Reise nach Wuppertal, werde ich das mal in Angriff nehmen. Ich erzählte ihr davon und kopierte ihr die Seite 106 aus dem Lunieux. Kurz danach, es war im April 2008, las ich im langen Motto zu Mayröckers damals jüngstem, sehr langem Gedicht, als sie noch einmal winkte beim Abschied, als ich noch einmal winkte beim Abschied, nämlich im gleichen Augenblick, dachten wohl beide die Worte des Dichters Konfuzius. Beim Abschied hatte der Wirt so lange am Tor zu warten, bis der Gast sich nicht mehr umsah. Des Weiteren vermisse ich diverse Spektakulum-Bände, eine Villon-Biografie von Pirandello Mattia Pascal, von Pasolini Acatone, 2 bis 3 Bände Canetti, verschiedene Sachen. Also ich lese mittlerweile nicht mehr gerne längere Romane oder Bücher, einfach weil mir im Grunde, zum einen aus persönlichen Gründen, ich habe recht wenig Geduld für lang erzählte oder sehr ausführliche, detaillierte Beschreibungen, zum Beispiel Naturbeschreibungen, das ist der klassische Fall für mich zu Blättern geworden. Was passiert eigentlich, wenn gar nichts mehr passiert? Es gibt eine Form von Ersitzung, Eigentumserwerb durch Ersitzung. Ich glaube, die Frist sind 10 Jahre. Ich müsste jetzt nochmal ins Gesetz gucken, habe es jetzt nicht dabei. Ja. Sie können also, wenn Sie etwas im Besitz haben, 10 Jahre lang, werden Sie dadurch, dass Sie es einfach 10 Jahre lang im Besitz haben, werden Sie Eigentümer. Das setzt aber voraus, dass Sie in gutem Willen handeln. Und das ist eigentlich in dem Fall nicht der Fall. Wenn Sie wissen, ich habe es mir eigentlich geliehen, und es gibt eine Rückgabepflicht, sind Sie nicht im guten Willen und dann ersitzen Sie das Werk nicht. Wenn Sie allerdings das Buch wiederum an einen Dritten verleihen und sagen ihm nicht, dass Sie das wiederum geliehen haben und der wiederum gibt es wieder an einen Dritten und irgendwann ist nicht mehr klar, dass dieses Buch eigentlich ein verliehenes Buch ist, ja, und dann hat es plötzlich jemand 10 Jahre im Besitz, dann kann es sein, dass er im guten Willen handelt und dass er dann tatsächlich dadurch Eigentümer wird. In gutem Glauben übrigens, nicht im guten Willen. Sie müssen in gutem Glauben handeln. Susan Sonntag, I etc., Gidon Kremer, Biografie, Ich suche euch. Der Fänger am Roggen von J.D. Salinger. Das Buch habe ich mit 12 geschenkt bekommen von meinem Vater. Und also Holden Caulfield, der Protagonist des Buches, war sozusagen meine erste große fiktive Liebe. Das Buch beschreibt so 4 Tage kurz vor Weihnachten in den 60ern. Holden Caulfield ist 17 Jahre alt und ist gerade von einem Internat geflogen. Und die Grundstimmung ist sehr depressiv und er wandelt durch New York und es ist einfach eine Momentaufnahme, wie er sich fühlt und was ihm passiert. Ja, ich war 18 und bin gerade zu Hause ausgezogen. Ich habe in Eisenach gewohnt damals. Und ich war im C-Keller, das ist so ein Club in der Stadt. Und da spielte eine Band aus Berlin, die ich kannte, damals noch recht flüchtig. Aber es war für mich ein Grund, dahin zu gehen. Die hatten ein Konzert und es wurde relativ böse, also ein recht böses Rockkonzert, sehr feuchtfröhlich. Und sie hatten einen Freund dabei, Robert, aus Berlin. Und während die Band spielte und der Alkohol eigentlich in hohen Mengen floss, verbrachte ich den halben Abend mit Robert. Ich bin Esther Gerstenberg, bin 26 Jahre alt, komme aus Jena, Thüringen und studiere derzeit Architektur in Weimar. Ich heiße Annegret Bauer, ich bin 31 Jahre und ich wohne in Teutleben, das ist in der Nähe von Weimar. In Hildesheim habe ich kreatives Schreiben und Kulturjournalismus studiert und ich arbeite auch als Regisseurin für Kindertheaterstücke. Und Roden Caulfield ist ein sehr witziger und sarkastischer Zeitgenosse und mit 12, also der Grund, weswegen mir mein Vater das Buch geschenkt hat, ist eigentlich die kleine Schwester von Roden Caulfield, Phoebe, die auch immer ganz großartig und begeisternd von Holden selber beschrieben wird, die nämlich ganz großartig rülpsen kann. Und deswegen hat mir mein Vater dieses Buch geschenkt, weil ich als Kind auch immer mit Vorliebe ABCs und so gerülpst habe. Ich fand das immer ganz toll. Wir freundeten uns so ein bisschen an. Er hatte so eine bestimmte Mischung aus Wahnsinn, Intelligenz und Humor, die mir sehr gefallen hat. Und wir verbrachten den Abend so zusammen. Ich fand ihn eigentlich recht süß, musste leider aber ziemlich früh die Party wieder verlassen, ziemlich früh, also in den frühen Morgenstunden, weil ich am nächsten Tag in Urlaub geflogen bin nach Dublin für 2 Wochen. Und ich durfte meinen Zug nicht verpassen zum Flughafen. Und ich habe ihm ein Buch gegeben, über das wir uns an dem Abend unterhalten haben. Ich hatte es gerade dabei, ich las es damals. Und wir haben anhand dessen sehr viel über Gesellschaft geredet, über gesellschaftliche Regeln, über bestimmte Formen von Logik, die sich etabliert haben, Zeitverständnis oder einfach auch nur Ernsthaftigkeit. Ich hatte das Buch ziemlich lange gar nicht gelesen, das letzte Mal mit 16, dann auch auf Englisch. Und als ich frisch angefangen hatte zu studieren, habe ich einen anderen Studenten kennengelernt, der mich unheimlich an Holden einfach erinnert hat. So auch die Größe und die Schlagsigkeit und dieses Grunddepressive, aber sehr Witzige. Und dem sind auch immer die seltsamsten Dinge passiert. Und ich komme zurück nach Hause und mein Anrufbeantworter ist voll. Und es blinkte, ich hörte den Anrufbeantworter ab und Robert erzählte mir seine Geschichte. Er hat, glaube ich, noch ziemlich viel Alkohol genossen, denn es passierte der ganz klassische Fall. Er ist auf Klo gegangen irgendwann und ist da eingeschlafen. Robert erwachte irgendwann in den frühen Morgenstunden im C-Keller in der Kneipe, die abgeschlossen war, und war ganz alleine. Er hatte nur dieses Buch. Und er ist aus dem Fenster ausgestiegen und mit ziemlich viel Restalkohol zum Bahnhof gewackelt. Und er hat sich quasi ohne Jacke, ohne Geld und so weiter in den Zug gesetzt und hat angefangen, dieses Buch zu lesen, was er mir auf dem Anrufbeantworter als wunderbare Reise beschrieb, die aber recht abrupt in Dessau endete, weil der Schaffner ihn natürlich entdeckte und er nichts vorweisen konnte. Und er hatte auch so eine graue Stelle am Kopf, Holden Caulfield, da ist er sehr stolz drauf, ist früh ergraut, aber nur auf der linken Hälfte des Kopfes. Und das war bei demjenigen welchen auch so, aber genau auf der anderen Seite. Das dauerte eine Weile. Der Schaffner rief die Polizei, bis sie ihn erstaunlicherweise irgendwann gehen ließen. Er durfte zwar nicht weiterfahren, aber sie ließen ihn gehen. Das hat er nicht näher ausgeführt, warum. Und Robert stand in Dessau und wollte zurück nach Berlin, entschied sich dann weiter zu trampen. Laut seiner Aussage auf dem Anrufbeantworter nahm ihn erst niemand mit und irgendwann kam er auf die Idee, das Buch hochzuhalten. Und an diesem Autobahnzubringer, an dem er stand, hielt eine Frau und er stieg ein und las ihr den Rest der Fahrt aus diesem Buch vor. Die gute Jane, sie war ein komisches Mädchen. Ich würde sie nicht unbedingt als schön im strengen Sinn beschreiben, trotzdem haute sie mich um. Sie hatte einen riesen Mund und wenn sie redete und wegen was aufgeregt war, dann ging ihr Mund in ungefähr 50 Richtungen, die Lippen und so. Das machte mich fertig. Und nie machte ihn sie so richtig ganz zu, den Mund. Immer stand er ein bisschen offen. Besonders wenn sie ihre Golfhaltung einnahm oder wenn sie ein Buch las. Sie las immer und sie las sehr gute Bücher. Sie las eine Menge Gedichte und so. Abgesehen von meiner Familie war sie die Einzige, der ich mal Ellies Baseballhandschuh mit den ganzen Gedichten darauf gezeigt habe. Dann kam er zu Hause an und er wohnte, was hat er gesagt, in der 7er WG in der Greifswalder Straße. Und da war seit ungefähr 2 Tagen eine Techno-Party im Gange. mit mehreren DJs und sehr viel LSD. Und da war der Anrufbeantworter leider voll. Und ich wartete eine Woche und ich wartete zwei Wochen und er rief nicht zurück. Und irgendwann fragte ich dann die Jungs eben dieser Band nach seiner Telefonnummer. Unterschwellig hat das wahrscheinlich was damit zu tun gehabt, dass ich mich dann in ihn verliebt habe, dass er mich an Holen Kofi so erinnert hat. Das war mir natürlich am Anfang nicht bewusst. Das kam mir dann erst später, dass es so was Familiäres wäre. Was ja auch seltsam ist, weil den Holden Caulfield, den ich mir aufgebaut habe, so im Kopf, der hat mich ja 4 oder 5 Jahre ganz intensiv begleitet. Also mit 12 war ich natürlich noch nicht in ihn verliebt, da fand ich den einfach witzig. Aber so mit 13, 14, wenn man dann so in die Pubertät kommt, ja, dann habe ich mir halt wirklich gedacht so, also wenn ich einen Mann finde, der ist hier Holden Caulfield, dann wird der Ding festgemacht, so. So eine ganz jugendliche Vorstellung eben. Ja, J.D. Salinger hat am Catcher in the Rye Urheberrecht. Und das Werk ist dann erstmal sehr umfassend geschützt und auch geschützt gegen Entstellungen des Werkes, Bearbeitungen und Umgestaltungen. Aber die Frage ist natürlich, wenn jemand ein Buch liest und setzt dieses Buch, also Fiction, in sein Leben um, ist das eigentlich eine Entstellung des Werkes? Ist das eine Bearbeitung oder Umgestaltung des Werkes? Klingt ja erstmal sehr absurd. Ich hatte ihm nur ganz kurz erzählt, dass er mich eben an Holden Caulfield erinnert, aber nicht so sehr stark, wie es tatsächlich war, weil sonst hätte er sich wahrscheinlich auch ein bisschen vorgeführt gefühlt. Aber ja, das wusste er. Er fand das gut und er fand das interessant. Ja, er fand das schön eigentlich. Also es ist ja auch was Schönes, mit einer Figur aus Literatur verglichen zu werden. Er fand das bestimmt schön. Na, vermutlich wird es erst dann wirklich eine Rechtsfrage, wenn daraus wieder ein Werk wird. In dem Fall könnte es zum Konflikt werden. Und wenn dann diese Motive sind, die aus J.D. Salingers Werk stammen, dann kann J.D. Salinger dagegen sich auf sein Urheberpersönlichkeitsrecht berufen. Wenn Sie The Matrix im Kino schauen und versuchen danach, sich einfach auf der Straße wie der Held dieses Films zu bewegen, dann wird das kein Problem sein. Auch wenn Ihre Kinder sich Karneval wie Zorro verkleiden. Selbst dann gibt es kein Problem. Sie werden nicht mit den Urheberrechten von Alain Delon oder so, ne? Also wenn sie nicht in Konflikt geraten. Ja, das war so eine kleine Liebelei, 2 Monate. Und dann ist er auch schon ins Ausland gegangen. Und da hatte ich ihm zum Abschied eine Ausgabe gegeben, eine Penguin Books Ausgabe. Eigentlich total schlecht gedruckt, aber immer auf Englisch und genau. Und diese Ausgabe war nie wieder gesehen. Also ich habe sie nicht zurückbekommen. Und auf dem Wege habe ich erfahren, dass Robert weg war. Dass keiner mehr wusste, wo er war, seit mehreren Wochen. Ich habe dann auch nichts mehr von Robert gehört und es irgendwann auch vergessen. Es ist ja auch nicht so, dass ich nicht auch Bücher anderer Menschen in meinem Regal hätte. Beispielsweise seit ungefähr 1997, Der Körper im Schmerz, Bruder, ich weiß, es gehört dir. Auch schon sehr lange, etwa seit 98, Die verbogene Raumzeit. Gabriel, ich hab's immer noch nicht gelesen und nach wie vor möchte ich es eigentlich lesen. Ich weiß, es ist deins und irgendwann wird's zu dir auch zurückkommen. Ja, und Micha, auch von dir habe ich Bücher, zum Beispiel Die 7 Schleier von Tom Robbins und Gretchen. Deine Frankfurter Hefte, die du mir vor ein paar Monaten geliehen hast, bekommst du natürlich wieder. Ich habe ihn, glaube ich, das letzte Mal vor 2 Jahren auch getroffen. Und da kamen wir auch darauf zu sprechen. Und er meinte auch, er hätte das Buch noch. Und er hätte es auch gelesen und es hätte ihm gefallen. Eigentlich war die Abmachung, wenn er wiederkommt, dann gibt er mir das eben wieder. Das war sozusagen eine Sicherstellung, dass man sich nicht aus den Augen verliert. Aber das gar nicht passiert. Aber das ist gar nicht schlimm. Mein Name ist Clarissa Georgi. Ich komme aus Berlin und ich bin 31 Jahre alt. Ich habe sehr, sehr, sehr viele Bücher. Das ist zum Teil durch die Liebe meiner ganzen Familie zu Büchern bedingt, aber sicher auch dadurch, dass meine Mutter Buchhändlerin ist. Bis eines Tages, das war Monate später, sein Bruder anrief, um mich zu fragen, wohin er mir das Buch schicken solle. Und um mir mitzuteilen, dass man Robert gefunden hatte. In Südfrankreich, von Bienenstichen übersät, scheinbar an einem anaphylaktischen Schock gestorben. Und eine der wenigen Sachen, die er dabei hatte, war das Buch. Ich wollte das Buch nicht mehr zurückhaben. Hab stattdessen aber die Kassette aus dem Anrufbeantworter gesucht und sie nach Hause geschickt zu seinen Angehörigen. Also jetzt habe ich ja das Buch wieder gelesen und habe mir gedacht, so, nee, so jemanden wie Holden Krolfi, den kann man ja gar nicht dingfest machen. Den will man dingfest machen, aber es funktioniert natürlich nicht. Das ist ja auch der Reiz dessen. Das Buch war Alice im Wunderland von Lewis Carroll. Ich habe mir kein neues gekauft und ich habe das Buch auch nicht mehr gelesen, bis ich über 10 Jahre später im letzten Jahr plötzlich damit konfrontiert wurde, ein Stück inszenieren zu müssen, ein Weihnachtskindertheaterstück, und die Wahl fiel, es war nicht meine, auf Alice im Wunderland. So ist das Buch zu mir zurückgekommen. Geliehene Wörter von Büchern, die wandern. Eine Sendung von Mareike Mage und Sebastian Peter. Mit Geschichten von Annegret Bauer, Elisabeth Burchardt, Christel Fallenstein, Esther Gerstenberg, Rudolf Gerstenberg, Clarissa Georgi, Kai Grehn, Bernhard Hopfengärtner, Georg Lichtenegger, Mareike Mage, Sebastian Peter, Clivia Petrasch und Fabian Steinhauer. Ein Buch, dessen Autor ich leider schon vergessen habe. Den Titel habe ich auch vergessen. Ich weiß leider noch, dass es ein schwedisches Buch war und das am Anfang eine fantastische Geschichte darüber erzählt wurde, wie man Zabajone zubereitet. Und allein deswegen hätte ich schon dieses Buch ganz gern wieder zurück. Aber ich weiß halt den Autor nicht mehr, den Titel nicht mehr. Ich weiß aber Gott sei Dank noch, wem ich es geliehen habe. Und das ist auch ein schwarzes Loch, glaube ich, was Bücher angeht. Also der saugt die auch auf. Das ist ähnlich dann wie bei Regenschirmen. In so gewissen Communities sind Bücher dann auch nicht wirklich eigentumsfähig, weil die werden immer nur angezogen. Technische Realisation: Kai Schliekelmann und Elke Steinort. Regie: Giuseppe Maio.